schreiben das Jahr 50 vor Christus. Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein. Ein von unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf hört nicht auf, dem Eindringling erbitterten Widerstand zu leisten. Innerhalb der Dorfgrenzen aber herrscht tiefer Friede. Wie war die Jagd heute, Asterix? Nichts Besonderes. Ich habe nur 3 Wildschweine erwischt. Obelix stellt in seinem Steinbruch einen Hinkelstein nach dem anderen her. Lieb Gallien, mein Gallien, mein Treiberlichenwein. Lieb Gallien, mein, lieb Gallien, mein Gallien. Trubadix unterrichtet den Nachwuchs. Und nun, Kinderchen, wollen wir noch ein kleines Liedlein lernen? Ich singe euch vor. Oh. Ach, es ist schon draußen, Trubadix. Wir müssen uns unbedingt noch die Lateinarbeit vorbereiten. Genau. Wo soll das nur hinführen? Selbst die Kinder dieses Volkes haben keinen Sinn mehr für die schönen Künste. Kurz gesagt, alle leben in Ruhe und Zufriedenheit. Aber plötzlich... Was war das denn? Nanu, was ist passiert? Wer schreit denn da so? Ah, klingt nach Miraculix. Ja, es kommt aus der Eiche da drüben. Da, er klettert gerade runter. Hallo, Druide, was ist passiert? Und Billy Sama, meine Goldfische ist zerbrochen. Na, sowas. Entsetzlich. Die Misteln haben nur Zauberkraft, wenn ich sie mit einem goldenen Sickel schon... ausgerastet jetzt. Wie bitte? Bald ist das Jahrestreffen der gallischen Druiden im Kanotenwald. Aha. Ohne Sickel kann ich da nicht hingehen. Naja, nun reg dich mal nicht auf, dann kaufen wir eben eine neue. Gute Sichel sind rar, die besten. Und nur die will ich. Gibt es bei dem berühmten Talentix in fernen Lutetia? An dieser Stelle sollte eingefügt werden, dass es sich bei Lutetia um eine Stadt handelt, die heute eher unter dem Namen Paris bekannt ist. Naja, dass Talentix die besten Sicheln macht, das ist bekannt. Ja, aber Lutetia ist weit und der Weg dorthin führt durch Wälder voller Räuber und Barbaren. Ich bin bereit zu gehen, Miraculix. Das ist nett von dir, Asterix, aber das kann ich nicht zulassen. Ich tue es aber gern. Oh, du weit, zu gefährlich. Zu gefährlich, also gut, dann nicht. Wenn es so ist, einverstanden. Ach, ja? Ja, ich will auch mit. Talentix ist ein entfernter Vetter von mir. Der einzige in der Familie, der es so etwas gebracht hat. Ist mir recht. Also, wir brechen heute auf. Das ganze Dorf versammelt sich, um die beiden Freunde zu verabschieden. Beim Teutates, ich wünsche euch eine gute Reise und kehrt bald zurück mit einer schönen goldenen Sichel für unseren Druiden. Verlasst dich auf uns, Majestix. Passt auf euch auf. Denkt an die Räuber. Lasst euch von den Römern nichts gefallen. Kommt gesund wieder. Hier, ein Fläschchen mit dem Zaubertrank, der dich unbesiegbar macht, Asterix. Danke. Und ich singe euch noch ein kleines Abschiedslied. Wiedersehen, mein Wildschwein bleibt an. Ihr seid alle Banausen. Flotten Schritts machen sich Asterix und Obelix auf den Weg nach Lutetia. Warum nimmst du den Hinkelstein mit? Der ist für Talentix. Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft. Ja, es gibt zurzeit im Wald wirklich ungewöhnlich viele Räuber. Ich nehme lieber einen Schluck Zaubertrank. Ich krieg nie etwas vom Zaubertrank. Bloß weil ich als Kind angeblich hineingefallen bin. Das ist äußerst ungerecht. Na ja, also hast du überhaupt was dabei, um die Sichel zu bezahlen? Aber natürlich 100 Goldstücke für die Sichel und ein paar Bronzestücke für uns. Gut, her mit dem Gold. Oh la la. Hey, sind das die Räuber? Also! Erledigt. Sag mal, dein Vetter Talentix ist sicher sehr reich. Oh ja. Ja, und was macht er mit all dem Gold, das er für seine Sicheln bekommt? Sicheln natürlich. Ach, Sicheln. Einige Stunden später. Obelix. Obelix, es wird schon dunkel. Ich würde vorschlagen, dass wir jetzt im Gasthaus zum bekehrten Barbaren übernachten. Ja. Es ist berühmt für seine gebratenen Wildschweine. Gebraten oder gepökelt, ist mir egal. Hauptsache Wildschwein. Kurz darauf betreten die Freunde das Gasthaus. Schönen guten Tag. Ein Zimmer? Ja, bitte. Und zwei Wildschweine. Für mich auch zwei. Wo wollen hin die Herren? Nach Lutetia. Ah, Lutetia. Oh, guten Tag. Ich bin aus Lutetia. Wirklich? Eine schöne Stadt, aber gefährlich. Sehr gefährlich. Na und? Wir wollen nur eine Sichel kaufen. Eine Sichel? Das wird im Augenblick schwierig. Wir haben Beziehungen. Wo bleiben die Wildschweine? Kommen schon. Am nächsten Morgen machen sich die beiden früh auf den Weg. Sag mal, Asterix, wie soll es schwierig sein, in Lutetia eine Sichel zu bekommen? Keine Ahnung. Genießen wir die Reise. Sorgen uns schwer machen. Viele Tage später. Die Freunde kommen gerade über eine Hügelkuppe. Sieh mal, Obelix. Lutetia. Och, ist das aber groß. Die zwei stürzen sich in die belebten Straßen. Also so ein Gedränge. Wie kann man in dieser verpesteten Luft bloß leben? Ja. Komm, komm. Wir suchen schnell das Haus von Talentix. Platz da, Baba. Du hältst dich wohl für Bandura, was? Fangen wir den Angler. Der sieht friedlich aus. Na, Angler, beißt was an. Ach, das ist alles, was ich heute gefangen habe. Leere Amphoren. Oh, das tut mir leid. Sie kennen wohl nicht zufällig Talentix? Den Sichelhändler? Ja. Aber ja, dritte Straße rechts. Schnell finden die beiden das Geschäft von Talentix. Scheint niemand da zu sein, ne? Talentix, den Sichelmacher. Der ist nicht mehr da. Und ihr verschwindet am besten auch schnell wieder. Los, schlagen wir die Tür ein. Nein, Vorsicht, eine römische Patrouille kommt da. Wir sind hier, um eine Sichel zu kaufen und dürfen keinen Ärger bekommen. Vielleicht können wir in der Gaststätte doch etwas erfahren. Ja, was darf's denn sein, hm? Zwei Krüge Service, ja, aber gut eingeschenkt. Ja. So, also ihr kommt wohl aus der Provinz am Großen Meer, ha? Woran seht ihr das? An den Hinkelsteinen da. Aha. Ich bin nämlich sehr scharfsinnig, wisst ihr, ich bin ein Werner aus dem Kreis Gargovia. Kreis? Sagt mal, mein Lieber, kennt ihr Talentix, den Sichelhändler? Talentix? Ich hab jetzt kein Servicia mehr. Und außerdem muss ich jetzt schließen. Ja, ist schon gut. Was hat der denn? Na, wenn ich das wüsste, aber irgendwie hängt das Benehmen dieser Leute mit deinem Vetter Talentix zusammen. Kaum sind Asterix und Obelix außer Sicht, verlässt der Averner auf leisen Sohlen seine Schenke und schleicht ein paar Straßen weiter zu einem unscheinbaren Haus. Was willst du? Ja, ich will euch warnen, da sind zwei Männer und die suchen der Talentix. Talentix? Sieh mal an. Und was sind das für Männer? Zwei Gallier, ein kleiner und ein dicker, mit einem Hinkelstein. Einem Hinkelstein? Gut, hau ab und halt den Mund, wenn dir dein Leben lieb ist. Da könnt ihr wirklich beruhigt sein. Ich schweig wie ein Hühnergrab. Will ich mich mal um die beiden Schnüffler kümmern. Mein Belenus, ich hab wohl Glück. Da vorne marschiert tatsächlich einer mit einem Hinkelstein auf dem Buckel. Und ein kleiner ist auch bei ihm. Dann werde ich mal ein Treffen mit den beiden arrangieren. Also, mir kommt das alles merkwürdig vor, Obelix. Ist dir bei dem Arm Werner nichts aufgefallen? Doch, seine komische Aussprache. Oh, Verzeihung, das war meine Schuld. Macht nichts. Also gar nichts. Ihr scheint fremd in unserer Großstadt zu sein. kann ich euch helfen. Ja, wir suchen Talentix. Talentix? Aber das ist doch mein bester Freund. Ja, das ist aber ein Zufall. Und warum sucht ihr ihn? Ja, wir wollen eine goldene Sichel bei ihm kaufen. So, so. Ja, ja. Talentix hat sich zur Ruhe gesetzt und Lutetia verlassen. Aber das macht nichts. Kommt, ich kann euch Sicheln zu einem schönen Preis beschaffen. Und was mache ich dann mit meinem Hinkelstein? Der hilfsbereite Lutetia führt die Freunde in einen für gallische Verhältnisse riesigen Gasthof. Einen Tisch für drei. Bitte nicht so nah bei der Kapelle. Wenn ihr mir bitte folgt. Ja, sehr gemütlich. Für mich bitte Ziegenmilch. Ja, und ich bekomme ein Wildschwein. Schön fett, bitte. Das haben wir hier nicht. Das macht ja nichts, macht ja nichts. Da kommen wir zum Geschäft. Wo sind die Sicheln? Wartet einen Moment. Ich komme gleich wieder. Es will eine Großstadt sein und hat keine Wildschweine. Ja, lächerlich. Da sitzen sie. Bossix, der Besitzer dieses Lokals. Mein Freund Stupidix sagt mir, dass ihr goldene Sicheln sucht. So ist es. Eine Sichel erster Wahl, 3000 Goldstücke. Einverstanden? Wie bitte? Wie bitte? Ich habe nur 100 Goldstücke. Das ist der Preis für eine erstklassige Sichel. Entweder oder. Je näher das Treffen im Kanutenwald kommt, desto seltener werden die Sicheln in Lutetia. Das ist Diebstahl. Das eben nicht. Bring ja nicht wieder so schäbige Kundschaft her, Stupidix. Schnell einen Schluck Zaubertrank. Wer ist hier schäbig? Na du bist schäbig. Es geht los, es geht los. Das ist ein Fest. Was denn schon los? Beim Jupiter, hier sieht's ja aus wie in Pompeji. Weitermachen! Nein, Obelix, es ist besser, wir reden mit Ihnen. Habt ihr das hier angerichtet? Ja, und wir haben uns noch zurückgehalten. Folgt mir, das könnt ihr dem Centurio erklären. Die Freunde werden ins Haus des Präfekten von Lutetia gebracht. Ave Centurio! Ave Decurio, was gibt's? Diese zwei Männer haben das Lokal von Bossix verwüstet. Also, wenn ich's recht verstanden habe, dann ist der Centurio mehr als der Decurio. Ja, natürlich, 10-mal mehr. Geschieht ihm recht. In den Kerker mit den beiden. Das Urteil fällen wir bei Gelegenheit. Beim Teutates, jetzt hab ich aber langsam genug. Schweig, Gallier! Ich seh es kommen, ich breche noch den römischen Frieden. Ach, ja? Ja! Hey, es geht los! Es geht los! Es geht los! Was ist denn los? Hax, meine Herren, Frieden. Euer Geschrei stört den Präfekten beim Essen. Er will wissen, was hier vorgeht. Da habt ihr's. Der Präfekt von Lutetia ist gestört worden. Jetzt seht zu, wie ihr euch da rausredet. Kommt! Und über dem Centurio ist dann der Milurio. Na, das müsste man mal nachkontrollieren. Ave, o Gracchus Überdruss. Ave, mein guter, ave, ave. Wer wagt es, mich beim Essen zu stören? Die Gallier. Es gab Streit zwischen Galliern. Ach, immer diese Gallier. Die hängen mir zum Hals raus. Hattet ihr zu viel Cervisia getrunken? Nein. Wir wollten nur eine goldene Sichel für unseren Druiden kaufen. Ich habe geahnt, dass Bossix in die Geschichte mit dem Sichelhandel verwickelt ist. O Gracchus Überdruss, dein Scharfsinn ist überwältigend. Schon gut. Lass die Gallier laufen, sie langweilen mich. Ach, ich bin schlapp. Der Centurio begleitet Asterix und Obelix persönlich hinaus. Also, Centurio, was ist denn das für eine Geschichte mit dem Sichelhandel? In Lutetia gibt es eine Sichelschieberbande. Ach, denn Sicheln sind jetzt sehr gefragt, wegen des Treffens im Kanutenwald. Und was ist schlapp, schlapp, schlapp? Man bekommt sie nur noch bei diesen Schiebern, seit Talentix, der Sichelspezialist, verschwunden ist. Aha. Dann ist er vielleicht von der Bande entführt worden. Oder umgebracht. Was? Verschwindet jetzt und lasst euch hier nicht mehr blicken. Mein armer Vetter, Talentik. Beruhige dich, Obelix. Obelixi, wir finden ihn schon wieder. Ziehen wir uns erstmal hier in seinem Haus um. Mit Obelix Hilfe betreten die beiden das Haus des Sichelmachers. So ein Durcheinander. Komisch, in unserer Familie ist man doch sonst so ordentlich. Ja, hier wurde gekämpft. Siehst du, seine Sachen sind noch da. Dagegen fehlen seine Werkzeuge, seine Sicheln und sein Gold. Ja. Dein Vetter ist von den Sichelschiebern entführt worden. Armer Talentik. Obelix, das beweist doch. Obelix, hör doch mal zu, das beweist doch, dass Talentix lebt. Mein Teutates, wir werden ihn finden. Es ist spät. Also morgen beginnen wir mit der Suche. Fein. Einige Stunden später geht über Lutetia wieder die Sonne auf. Hallo, aufstehen. Aufstehen, Obelix! Ich bin schon wach. Ja, also dann komm, wir gehen jetzt noch mal zu dem Averna. Der weiß bestimmt was. Doch an der Gaststätte wird gerade ein neues Schild befestigt. Oh, könnt ihr uns sagen, wo der Averna ist? Ah, ihr meint sicher den früheren Besitzer. Dieser Dummkopf von Gallia hat mir seinen Laden für eine Handvoll Bronzestücke verkauft. Aber ich bediene euch auch nicht schlechter. Meine Spezialität ist Fischsuppe. Also ihr wisst wohl nicht, wo der Averna hingegangen ist? Tja, er wollte nach Jagovia und ist heute Morgen mit dem Ochsenwagen weggefahren. Danke, vielen Dank, danke. Weit kann er noch nicht sein, den holen wir ein. Gut, ja. Zu Fuß sind wir genauso schnell wie die Ochsen. Eben, die Ochsen sind ja auch zu Fuß. Ja, natürlich. Hallo, Entschuldigung, wo geht es hier nach Jagovia? Nehmt die Römerstraße 7. Unermüdlich folgen unsere beiden Helden der gut ausgebauten Straße. Die Stunden vergehen. Ja, also, vielleicht ist es der Wagen da vorn auf dem Hügel. Hm? Ja, das ist er. Na dann los. Ja, im Laufschritt. Ich überhole jetzt. Ja. Die dummen Ochsen sind halbartig reingelaufen. Sind die doof? Sag mal, was fällt euch ein? Was wollt ihr, hä? Wo ist Talentix? Ja. Sag uns, was du weißt. Na, wird's bald? Lass ihn mir, Asterix, bitte. Nein. Also, ich sag euch alles. Also, es ist so quer. Also, eines Tages sind Männer gekommen. Und die haben der Talentix mitgenommen. Und da bin ich zufällig da vorbeigekommen. Und da wollte sie auch mitnehmen, gell? Und dann hat mir aber der eine, der war namens, Stupidix, glaube ich. Der hat mich noch laufen lassen, gell? Unter einer Bedingung, und die Bedingung ist mir, dass ich jeden melde, der wo der Talentix suchen tut, gell? Und sie haben mich dann, haben sie mich dann zum Komplizen gemacht, gell? Aber, das muss ich Ihnen sagen, also ich bin unschuldig. Dann sag uns nur noch, wo das Haus dieses Stupidix ist. Bald darauf stehen Asterix und Obelix vor dem Haus des Stupidix. Wir hätten wirklich einen von den Ochsen zum Essen mitnehmen sollen. Also genug jetzt davon, Obelix. Stupidix! Mach auf! Aufmachen! Beim Teutotest! Einschlagen. Fein. Niemand da. Los, alles durchsuchen! Durch den Lärm wird eine römische Patrouille aufmerksam. Bei Minerva, schon wieder ihr. Jetzt reicht's aber. Vorwärts! Der Centurio wird sich freuen. Zuschlagen? Nein, Obelix, noch nicht. Wenig später sitzen die beiden im Kerker. Dass wir nur eine Sichel kaufen wollten. Es lebe Vers. Torix, was wollt ihr denn hier? Wir suchen einen Lutetier namens Stupidix. Ah, den kenne ich. Den kenne ich. Hat im Lokal von Bossix gearbeitet. Ein Weinchen gab's da. Das hat doch keinem geschadet. Ah, jetzt haben sie zugemacht. Aus und zu, das ist ja so traurig. Das ist so traurig. Und du weißt nicht, wo Bossix und Stupidix hingegangen sein könnten? Nein, oh, ich weiß es nicht. Ich habe aber oft gehört, wie Bossix sich mit Stupidix beim Hühnengrab verabredet hat. Beim Hühnengrab? Aha, beim Hühnengrab ist es eine schwache Spur, aber... Immerhin. Los, Obelix, komm! Ja. Yeah. Obelix, du denkst immer nur an dein Versuch. Ja! Mein Herr, der Präfekt beklagt sich über den Lärm. Er befiehlt euch zu sich. Ihr sollt ihm erklären, was hier vorgeht. Schon wieder diese Gallier. Ihr stört mich in meiner Langeweile und beim Essen. Sie haben ein Haus, das Gefängnistor und 7 Legionäre demoliert. Köstlich, ganz köstlich. Das amüsiert mich. Zur Belohnung schenke ich den beiden Galliern die Freiheit. Kurz danach sind die beiden Freunde wieder in den Straßen Lutetias unterwegs. Wir müssen das Hühnengrab finden, bei dem sich Stupidix und Bossix immer treffen. Wird aber nicht leicht sein. Ja, wer weiß, die Lutetier haben sicher nicht sehr viele Hühnengräber. Nein, die Armen. Guck mal da ist das Touristenbüro. Erkundigen wir uns doch da mal. Ja. Guten Tag. Guten Tag. Ihr wollt unsere schöne Stadt besichtigen? Nein, Hühnengräber. Aber wir haben hier keine Hühnengräber. Die Armen. Also ich bin sicher, dass es mindestens 1 gibt. Warte, ja stimmt. Ich habe von einem Hühnengrab gehört. Es soll angeblich im Wald Richtung Sonnenuntergang liegen. Ausgezeichnet, führt uns dorthin. Nein, in dem Wald gibt es Wölfe und Räuber. Wollt ihr euch nicht lieber Lutetia bei Nacht ansehen? Nein, danke. Komm, Obelix. Ja. Wir suchen jetzt den Wald, der in Richtung Sonnenuntergang liegt. Ein einziges Hühnengrab, die Armen. Als die Sonne untergeht, sind Asterix und Obelix auf dem richtigen Weg. Sag mal, hast du keine Angst, auf Wölfe zu stoßen? Nein, aber ich hoffe, dass wir auf Wildschweine stoßen. Ich habe nämlich Hunger. Und Wolf mag ich nicht. Ah, aber wir stoßen sicher auch auf Räuber. Sowas esse ich auch nicht. Die beiden nähern sich dem dichten Wald, der noch nicht weiß, dass er einmal Bois de Boulogne heißen wird. Auf was stoßen wir wohl zuerst? Auf Wölfe oder auf Räuber? Tja, wollen wir wetten? Bei Wölfen zahlst du eine Runde Cervisia und bei Räubern zahl ich. Top! Da, Wölfe, ich hab gewonnen. Mistviecher. Hör mal, das Heulen kommt von da drüben. Immer muss ich verlieren, es ist ungerecht. Uiuiuiuiuiuiui, da sind sie schon, was hab ich dir gesagt? Oh, ich weiß, der Asterix ist super schlau. Der Asterix weiß alles. Sag mal, guck mal, sie lungern alle um den Baum herum. Da ist sicher was zu essen oben. Hilfe! Was habe ich gesagt? Ja, gut, aber trotzdem hast du die Wette verloren. Ich möchte euch nicht unterbrechen, doch könntet ihr es in Betracht ziehen, mir Hilfe zu leisten? Schon lange. Also husch, husch, ins Körbchen, ihr Wölflein. Hallo, hallo, du kannst runterkommen, es ist alles frei. Ich danke euch, meine Herren. Sag mal, wer bist du? Oh, ich bin zwar ein Räuber. Hättest du nicht ein bisschen eher auftauchen können, wie? Dann hätte ich nämlich die Wette gewonnen. Lass ihn, Obelix. Sag mal, Räuber, kennst du hier im Wald ein Hünengrab? Ja, bei der großen Eiche mitten im Wald gibt es eins. Ausgezeichnet, dann führ uns hin. In den Wald? Zu dieser Zeit? Oh, ich bin zwar ein Räuber, aber ich bin nicht verrückt. Sollen wir ihn zurückholen? Nein, nicht nötig, wir finden es auch allein. Oh, dieses Stockfinster. Jetzt regnet es auch noch. Ja, ja. Hast recht, Obelix. Ich habe mich völlig verlaufen. Komm her, wir stellen uns da unter. Ja. Die Regenwolken verziehen sich. Der Mond kommt raus. Ich frag mich, ob wir das Hünengrab wirklich finden. Ja. Armer Talentix. Wir können ihn nie mehr retten. Nanu, das ist doch... Das ist doch das Hünengrab. Obelix, wir haben es gefunden. Ja? Und da ist auch die Eiche. Talentix ist gerettet, Talentix ist gerettet. Und was machen wir jetzt? Das Hünengrab ist der Treffpunkt der Sichelschieberbande. Wir klettern auf die Eiche und legen uns auf die Lauer. Ja. Stunden vergehen. Der Sonnengott nimmt wieder seinen Platz am Himmel ein und scheint auf unsere Freunde herab, die im Wipfel der Eiche dösen. Obelix! Obelix, wach auf! Obelix, da kommt jemand! Es ist Stupidix. Sollen wir? Nein, nein, Obelix, sei still! Aber warum denn nicht? Wir müssen ihn beobachten. Und dann... Oh, er ist weg. Das ist deine Schuld, Obelix. Meine. Du hast mich abgelenkt. Nein, deine. Hättest du ihn nicht zurückgehalten. Hier, guck mal hier. Hier, ja. Seine Spuren hören hier plötzlich auf. Ja. Vielleicht, Obelix, gibt es hier irgendwo eine Falltür. Ich such mal. Warte, Obelix! Ich nehme nur ein Schlückchen Zaubertrank, dann komme ich nach! So, mein Teutate! Entschuldigung. Folgen wir dem Stollen da? Ja, wir folgen ihm. Da! Da vorne ist Licht. Ja. Ein Beleg. Bei allen Wildschweinen. Der Himmel falle mir auf den Kopf. Goldsichel. Tausende von Goldsicheln. Ich würde sogar sagen, Dutzende von Goldsicheln. Interessiert euch unser Sichellager? Ergreift sie! Jawohl, ergreift uns! Oh ja! Oh ja! Vom klaren Himmel strahlt warm die Sonne. Die Vöglein zwitschen munter in den Zweigen. Im Moos tummeln sich die Eichhörnchen. Unter dem Moos dagegen... Sind doch welche ruhig! Du machst gerade den letzten Zerfall. Aber Obelix, ich kann Bossix nicht finden. Das beunruhigt mich. Der war doch noch eben da. Auf jeden Fall habe ich stupide gesagt. Gut, wenigstens etwas. Ihr anderen haut jetzt ab, wir brauchen euch nicht mehr. So, mein Lieber, und jetzt zu dir. Ich sage nichts. Gib's ihm, Obelix. Ich sage alles. Viel weiß ich nicht. Der Stollen dient nur als Sichellager. Die Sicheln macht Talentix und Bossix bringt sie hierher. Mein Vetter Talentix. Wo ist Talentix? Er ist Gefangener vom großen Chef. Bossix ist also nicht der große Chef. Nein, aber nur er kennt ihn. Der Himmel möge mir auf den Kopf fallen, wenn ich lüge beim Teutertest. Komm, komm, Obelix, Obelix, wir suchen den großen Chef. Ich komme. Und was wird aus mir? Du bleibst im Stollen und bewachst die Sicheln. Sie gehören Talentix. Aber gewiss doch, mit Vergnügen. Arme Irre, sobald sie weg sind, türm ich mit den Sicheln. Doch Stupidix hat seine Gegner unterschätzt. Mit dem Stein auf der Falltür kann unser Freund der Versuchung, sich aus dem Staub zu machen, besser widerstehen. Oh, vermaledeite Fix, verflixt und zugenäht. Oh, der kennt aber schlimme Wörter. Asterix und Obelix kehren nach Lutetia zurück, um mit Bossix ein ernstes Wörtchen zu reden. Der ist inzwischen auf den Markt gegangen. Gern. Sehr mager. Genau das Richtige für ein Bild. Blaues Auge. Obelix, sieh doch, wer da ist. Oh nein, nicht schon wieder. Mach zwei Sesterz. Ja, was denn? So teuer ist das doch nicht. Davon läuft er. Haltet den Dieb! Mein Schnitzel! Mein schönes, mageres Schnitzel! Durch das Geschrei wird auch mal wieder eine römische Patrouille aufmerksam. Was ist denn da los? Mir nach! Und an der nächsten Hausecke werden sie sich treffen. Beim Rappoll! Schon wieder ihr! Ergreift die beiden! Soll ich Asterix? Nein, Obelix. Ich bin sicher, dass wir das gütlich regeln können. Und mein Schnitzel? Wer bezahlt mir mein schönes, mageres Schnitzel? Kurz darauf gibt es im Haus des Präfekten ein Wiedersehen. Ave Centurio! Ich bringe dir zwei Gallier! Und was ist mit meinem Schnitzel? Bei allen Göttern, ihr seid ja Stammgäste. Höre, Römer, wir werden dir alles erklären. Es war ganz mager. Nichts da! Leg sie in Ketten! Und werf sie in den Kerker, aber getrennt. Und was gedenkt ihr in Bezug auf mein schönes, mageres Schnitzel zu tun? Ich werde euch zeigen, was ich in Bezug auf euer Schnitzel zu tun gedenke. Bald kehrt der redliche Fleischermeister zu seiner Frau zurück. Hast du den Dieb gefunden? Nein! Gib mir ein Schnitzel, aber ein kühles. Zur gleichen Zeit werden unsere Freunde in den Kerker gesperrt. Den Dicken hier hinein. Bis gleich, Asterix. Ich geb dir Bescheid, Obelix. Gut, ich schlaf noch mal ein bisschen. Vorwärts, Gallier! Rein mit dir! Lass die Tür ruhig offen, ich geh sowieso gleich wieder. Witzbold. So, und jetzt ein Schlückchen Zaubertrank. Und dann weg mit den albernen Ketten. Na nun. Oh, ich komm nicht an das Fläschchen. Euch kenn ich doch. Was, du schon wieder? Du, hör mal. Hör mal, nimm die Feldflasche aus meinem Gürtel und gib mir zu trinken. Kann man es trinken? Ja, es schmeckt sehr gut. Und du kriegst auch was davon ab. Nur beeil dich endlich, du versoffene Amphore. Also gut. Ja, bitte. Danke. Ich spüre die Kräfte wachsen und jetzt... Das ist nicht übel. Das ist gar nicht übel. Gehen wir. Ich lebe Wirkung gegen Trix. Psst, leise. Kommst du, Obelix? Ich komme. Ich gehe gut, bist du jetzt Trickerix. Rübe wirklich und trotz Ritterin. Alarm! Ah, das musste ja kommen. Sie haben uns entdeckt. Nein. Vorwärts, Legionäre! Oh, welche Ehre. Der Centurio persönlich. Ein Glück, dass ich gerade einen Schluck Zaubertrank genommen habe. Ich bin in Form. Schwach mit leerem Magen. Ja. Jetzt ist es auch genug. Komm, gehen wir. Sollen wir nicht noch die Kohorte da fertig machen? Nein, wir haben Wichtigeres zu tun, Obelix. Wir müssen Bossix wiederfinden. Mein Herr Gracchus Überdruss wünscht den Grund für dieses Spektakel. Ich hab Durst. Wie Saft, den ich getrunken hab, das war nichts gegen Durst. Wo ist denn hier der Ausgang? Den da, haltet ihn. Komm nur her, Bürschchen, dich zerdrück ich unter Daumen. Lass mich raus. Ich will nur ein Klavier trinken und komm da zurück. Oh. Asterix und Obelix irren unterdessen durch das Haus des Präfekten. Na, wo ist denn da bloß der Ausgang? Ja. Halt! Hier könnt ihr nicht rein. Da drin ist Gracchus Überdruss. Der Präfekt? Ausgezeichnet, mit dem haben wir ein Wörtchen zu reden. Das gibt's doch nicht. Das sind Sie, Chef. Du redest zu viel, Bossix. Du langweilst mich. Das sind Sie. Verzeih, oh Gracchus Überdruss. Diese Gallier haben es gewagt, dich zu stören. Wir werden sie für ihre Kühnheit bestrafen. Bravo! Euer Präfekt ist ein Betrüger. Er ist der Chef der Goldsichelschieberbande. Diese Unverschämtheit wirst du bereuen. Oh. Ja, natürlich. Kommt nur her. Na los! Lasst ihn. Er sagt die Wahrheit. Ich bin tatsächlich der Chef der Goldsichelschieberbande. Hockenochse? Aber warum? Ja, ich hab's getan, um mich zu zerstreuen. Ich langweile mich doch so sehr. Und ich hab's auch des Goldes wegen getan. Gold ist immer noch das Einzige, was mir Spaß macht. Acta est fabula. Gib mir ein Hähnchen, Bossix. Das ist nicht der richtige Augenblick, Latein zu reden und sich den Bauch vollzuschlagen. Und Talentix? Wo ist Talentix? Mein lieber kleiner Vetter. Der Sichelhersteller, den ich gefangen nehmen ließ. Eingelocht unten im Keller. Komm! Willst du wirklich kein Hähnchen, Bossix? Ich habe keinen Appetit mehr. Der Kerker ist schnell gefunden. Talentix, ich bin Obelix, dein Vetter. Obelix, ich bin ja so froh. Und das ist mein Freund Asterix. Guten Tag. Sehr erfreut. Seid ihr auch Gefangene oder kommt ihr, um mich zu befreien? Nein, du bist frei, Talentix, frei. Nimmst dem da die Ketten ab und legst dir den anderen an. Na, endlich etwas Abwechslung. Wenn Caesar erfährt, dass ich ein krummes Ding gedreht habe, wird er bestimmt wütend. Dann schickt er uns auf eine Galeere. Oder noch besser, er wirft uns den Löwen zum Fraß. Das wird spaßig. Sehr spaßig. Vorwärts! Deine Sicheln sind alle im Wald unter einem Hünengrab versteckt, Talentix. Wir holen sie gleich. Und dann gehen wir zu Bier. Das muss gefeiert werden. Talentix lädt die Freunde natürlich zum Wildschweinessen ein. Du hast aber einen Appetit, Obelix. Also, Talentix, eigentlich sind wir ja gekommen, um eine Goldsichel für unseren Druiden zu kaufen. Moment. Ich gebe euch die hier. Es ist meine allerschönste. Ja, was kostet sie? Nicht doch. Ich verdanke euch so viel, ihr beschämt mich. Ja, dann. Ich habe auch ein kleines Geschenk für dich, Talentix. Einen Hinkelstein. Den kannst du überall hinstellen. Danke. Und nun müssen wir wieder zurück in unser Dorf. Der Druide wartet auf seine Sichel. Ja, auf Wiedersehen, Vetter Talentix. Komm uns bald besuchen. Ja, auf Wiedersehen. Danke für alles, das vergesse ich euch nie. Mit der Goldsichel im Gepäck machen sich unsere beiden Freunde auf die Heimreise.